Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 90. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Zur Feier der satten Zahl habe ich beschlossen, wieder einmal selbst zu lesen. Friedell greift diesmal wieder in die Vollen, lobt und tadelt nach Herzenslust, fällt genüsslich vernichtende und etwas weniger vernichtende Urteile, denen sich beipflichten lässt oder auch nicht, die jedenfalls aber zur Hinterfragung einladen und eingehendere Auseinandersetzung fast immer lohnen. Auch seine schon des Öfteren thematisierte Neigung, Angehörigen bestimmter Nationen auch bestimmte Eigenschaften zuzuordnen, kommt diesmal nicht zu kurz. Immerhin scheint er mir hier mit der Verteilung seiner Sympathie einigermaßen gerecht zu verfahren. Alle kriegen ihr Fett ab. Allen werden gute wie schlechte Seiten zugestanden. Am Ende des Abschnitts dämmert via Positivismus, Spencer und Buckle schön langsam Charles Darwin am Horizont heran. Nicht nur für Friedell ein heikler Punkt, zu dem Werner Michler als Gast der nächsten Sendung einiges zu sagen hat. Solferino. Die russische Dichtung war die modernste des 19. Jahrhunderts. Sie war die erste, die die neuen Inhalte Gestalt werden ließ, was bei der fast hermetischen Abgeschlossenheit, in der das Land gehalten wurde, sehr merkwürdig ist und wieder einmal beweist, dass der Geist eines Zeitalters sich nicht unterdrücken lässt. Er wird mit ihm geboren. Seine große europäische Bedeutung hat der russische Realismus aber erst viel später erlangt. Zunächst war Europa in Politik, Kunst, Weltanschauung ganz französisch orientiert. Seinen Erfolg im Krimkrieg krönte Napoleon wenige Jahre später durch einen zweiten. Im Erscheinungsjahr des Oblomov unternahm der Mazzinist Felice Orsini auf den Kaiser, als er gerade in der Hofkarosse zur großen Oper fuhr, ein furchtbares Bombenattentat, das viele Menschen tötete, sein Ziel aber verfehlte. Vor seiner Hinrichtung schrieb er einen Brief an Napoleon, worin er ihn an seine Pflichten gegen Italien erinnerte. Unter dem tiefen Eindruck dieses Ereignisses verabredete Napoleon mit Cavour eine Zusammenkunft in Plombières, in der eine vorläufige Abschlagszahlung auf die italienischen Unionsforderungen beschlossen wurde. Die Vereinigung aller Norditaliener unter dem König von Sardinien und die Wiedereinsetzung der Dynastie Murat in Neapel. Am 1. Januar 1859 sagte Napoleon beim Empfang der fremden Diplomaten zum österreichischen Botschafter: »Ich bedauere, dass die Beziehungen meiner Regierung zu der österreichischen nicht mehr so gut sind wie früher, aber ich bitte Sie, Ihrem Kaiser zu sagen, dass meine persönlichen Gesinnungen für ihn sich nicht geändert haben.« Das war in der Sprache der damaligen Diplomatie eine Kriegserklärung, die auch sofort mit einem allgemeinen Börsensturz beantwortet wurde. Noch deutlicher wurde Viktor Emanuel, der am 10. Januar sein Parlament mit den Worten eröffnete: »Der Horizont, an dem das neue Jahr heraufsteigt, ist nicht ganz heiter. Wir sind nicht unempfindlich für den Schmerzensschrei, der von so vielen Teilen Italiens uns entgegenschallt.« Aus allen Gegenden der Halbinsel strömten Freiwillige herbei, auch aus Mailand und Venedig, trotz dem österreichischen Grenzkordon. Den schwachköpfigen Eigensinn und absurden Hochmut, den Österreich auch in dieser Situation bekundete, hat Paul Legard, einer der klarsten und umsichtigsten politischen Denker des damaligen Deutschland, schon im Jahre 1853 in einem Vortrag charakterisiert. Dass Venedig und die Lombardei nicht längst an Piemont abgetreten sind, reicht vollständig hin, um die politische Unfähigkeit der maßgebenden Kreise Österreichs zu erhärten. Denn Italien wird sich in nicht zu ferner Zeit in einer oder der anderen Weise zu einem nationalen Staate zusammenschließen. Das ist mir so gewiss, wie mir gewiss ist, dass wir uns jetzt in der Rannischen Straße zu Halle befinden. Und dies Italien wird natürlich die Lombardei und Venedig für sich beanspruchen. Wenn man behaupten hört, Österreich werde allerdings einmal diese Provinzen hergeben müssen, könne dies aber der Ehre halber nur nach einem Kriege. Ich pfeife auf eine Ehre, die Kriege ohne Zwecke zu führen für erlaubt erachtet, die Ströme von Blut zu vergießen, Hunderte von Menschen zu töten vermag, um sich zu dem nötigen zu lassen, was sie mit Vorteil schon vorher ungenötigt hätte tun können. England und Russland schlugen einen Kongress vor. Napoleon stimmte zu. Die italienischen Patrioten waren verzweifelt. Denn damit wäre alles im Sande verlaufen. Aus dieser kritischen Lage rettete sie aber die Torheit Österreichs, das in Turin ein Ultimatum stellen ließ. Sofortige Abrüstung, Antwort binnen 3 Tagen. Cavour erwiderte, dass er darauf nichts zu sagen habe. Es war in verkleinertem Maßstab dasselbe, was sich vor Ausbruch des Weltkrieges ereignet hat. Die echt österreichische Pointe dieser tragischen Clownerie aber war, dass die Armee nun nicht losschlug. Auf die tollkühne Werf der Diplomatie folgte ein laues Herummanövrieren des Oberfeldherrn Grafen Juley, eines vollkommen unfähigen Kommissknopfs. Er hätte die Piemontesen mit überlegenen Kräften angreifen können, zögerte aber, bis sie sich mit den Franzosen vereinigt hatten. Bei Magenta versagte das österreichische Zentrum. Es war so kopflos geführt, dass ein Drittel der Streitkräfte gar nicht ins Gefecht kam. Gleichwohl brachte erst gegen Abend McMahon durch seinen Sieg über den rechten Flügel die Entscheidung. Er wurde dafür zum Herzog von Magenta ernannt. Die Österreicher räumten alle Stellungen bis zum Mincio. Napoleon und Viktor Emanuel hielten unter ungeheurem Jubel ihren Einzug in Mailand. Juley wurde abberufen und Franz Josef übernahm selbst den Oberbefehl, beraten von dem besten Generalstäbler seiner Armee, dem Baron Hess. Die Schlacht bei Magenta galt den Österreichern als unentschieden und war auch in der Tat keine katastrophale Niederlage, sondern bloß ein Sieg des französischen Elans über die österreichische Schwerfälligkeit gewesen. Man entschloss sich daher zu einem neuerlichen Vorstoß, der zu dem sehr blutigen Tag von Solferino führte. Benedek warf an der Spitze des rechten Armeeflügels die Piemontesen bei San Martino zurück. Der linke Flügel aber versagte vollständig. Und die Einnahme Solferinos, des Schlüssels der österreichischen Stellung durch die französische Garde, zwang die gesamte habsburgische Streitmacht unter furchtbarem Doppeldonner des hereingebrochenen Gewitters und der Geschütze zum Rückzug. Indes konnte auch diesmal nicht von einer unwiderruflichen Entscheidung gesprochen werden. Inzwischen hatte sich von unklaren patriotischen Phraseuren geführt, auch in Deutschland die Kriegsbegeisterung entfacht. Es hieß, man müsse den Rhein am Po verteidigen. Bismarck aber beurteilte die Lage kühler und schärfer. Mit dem ersten Schuss am Rhein wird der deutsche Krieg die Hauptsache, weil er Paris bedroht. Österreich bekommt Luft und es wird seine Freiheit benützen, um uns zu einer glänzenden Rolle zu verhelfen. Er warnte in einem seiner genialen Bilder Preußen, sich mit dem nachgemachten 1813er von Österreich besoffen machen zu lassen und hielt den Zeitpunkt für geeignet, durch drohende Rüstungen das Haus Habsburg zum Nachgeben in der deutschen Frage zu zwingen. Prinz Wilhelm, seit 1858 Regent für seinen geisteskranken Bruder, ließ denn auch mobilisieren, aber gegen Frankreich. Dies war für Napoleon sehr riskant. Dazu kam, dass sowohl er wie Franz Josef, die beide die Schlacht persönlich geleitet hatten, durch den nahen Anblick der Kriegsschrecken tief erschüttert waren. Und so gelangten sie in einer Zusammenkunft in Villafranca zu einer Einigung auf der Basis Abtretung der Lombardei und italienischer Staatenbund, zu dem auch die inzwischen vertriebenen Souveräne von Toskana und Modena und Österreich mit Venetien gehören sollten, unter dem Ehrenvorsitz des Papstes. Diese Abmachung wurde ein halbes Jahr später im Frieden von Zürich ratifiziert, und der abgesetzte Kaiser Ferdinand sagte in Prag, so hätte es auch getroffen. Una mille. Als diese Bestimmungen bekannt wurden, erregten sie in ganz Italien die höchste Erbitterung. Die Plakate, die sie verkündeten, wurden herabgerissen. Cavour nahm seine Entlassung. Toskana, Parma, Modena wurden durch Volksabstimmung mit Sardinien vereinigt. Garibaldi landete mit seinen 1000 in Sizilien. Eine Zeit lang der berühmteste Mann Europas. Das Rothemd, La Camicia Rossa, war damals auch außerhalb Italiens Damenmode. Freischaden und königliche Truppen besetzten gemeinsam Neapel und den Kirchenstaat. Noch ehe das Jahr 1860 zu Ende ging, waren alle Provinzen bis auf Venetien und das Patrimonium Petri, die Stadt Rom mit Umgebung, befreit. 1861 nahm Viktor Emanuel den Titel König von Italien an und bestimmte Florenz zu seiner Hauptstadt. Napoleon konnte sich diesen Vorgängen nicht gut widersetzen und beschränkte sich darauf, in Verfolgung einer von ihm auch sonst regelmäßig beobachteten Taktik, die Bismarck Trinkgeldpolitik genannt hat, als Kompensation Savoyen und Nizza zu annektieren, das Stammland der sardinischen Dynastie und das Geburtsland Garibaldis, was dieser ihm nie verziehen hat. Wiewohl die Nizarden stets frankophil waren und ein italienisches Idiom sprechen, das dem provenzalischen sehr ähnlich ist. Das Genre Canaille. Obgleich Napoleon hierdurch zwei wunderschöne und strategisch hochwichtige Landstriche für Frankreich gewann, war der Krieg für sein politisches Gesamtsystem doch nur ein halber Erfolg. Die Verheißung seines Manifestes »Italien frei bis zur Adria« hatte er nicht erfüllt. Zudem war die Hauptstadt des Landes noch immer in den Händen des Papstes, von französischen Truppen beschützt, was seine Befreierrolle in den Augen der Italiener ebenfalls sehr erheblich schmälern musste. Immerhin stand das Empire damals an der Spitze Europas und nicht nur auf politischem Gebiete. Die unbestrittene Königin der europäischen Mode war die Kaiserin Eugenie. Gleich eine ihrer ersten Regierungshandlungen war die allgemeine Einführung der Spitzenmantille, die sie aus ihrer spanischen Heimat mitgebracht hatte. Im Kostüm herrschte ein betont und bewusst plebejischer Charakter. Zur Zeit der Germaneneinfälle wurde es bei den römischen Damen Sitte, große blonde Perücken zu tragen. Sie wünschten den Barbaren, die damals im Mittelpunkt des Interesses standen, im Äußern irgendwie zu gleichen und frisierten sich sozusagen à la Tedesca. Etwas Ähnliches hat sich damals in Frankreich vollzogen. Nur kam die Invasion nicht von außen, sondern von unten. Die Nouveau Riche waren in die Salons gedrungen und diese begannen bereitwillig, die Allüren der Eroberer zu akzeptieren. Die Mode beugt sich immer vor den Herrschenden. Die beiden Göttinnen, zu denen das Zeitalter betete, waren die Frau und die Börse. Und der Geist des Geschäfts vermischte sich mit dem Geist der Geschlechtlichkeit. Das Geldverdienen wird Gegenstand einer fast sinnlichen Inbrunst und die Liebe eine Geldangelegenheit. Zur Zeit der französischen Romantik war das erotische Ideal die Grisette, die sich verschenkt. Jetzt ist es die Lorette, die sich verkauft. Wir sagten vorhin, der Lebensstil sei eine Art bürgerliches Rokoko gewesen. An die Stelle des Genre Rocaille trat das Genre Canaille, ein frecher Einschlag in Kleidung und Sprache, der es fast unmöglich machte, die sogenannten anständigen Frauen von den Dirnen zu unterscheiden. In die Mode kam eine gamarhafte Nuance. Die Damen tragen Kragen und Krawatten, Paletots, frackartig geschnittene Röcke, die rehabilitierten Karakos der Wirterzeit, Zuavenjäckchen, Offizierstaillen, Spazierstöcke, Monokel. Man bevorzugt grell kontrastierte, schreiende Farben, auch für die Frisur. Feuerrote Haare sind sehr beliebt. Im Rokoko war es bon ton, sich als Schäferin zu gerieren. Im Zeitalter des Cancan und der schönen Helena wurde es schick, Halbwelt zu kopieren. Der Modetypus ist die Grande Dame, die die Kokette spielt. Die bevorzugten Stoffe waren, außer Seide und ihr zum Teil neuen Apprätierungen wie Taft, Moiré, Gaze, allerhand luftige, zarte, duftige Gewebe wie Crepe, Tüll, Mull, Tarlatan, Orgeandie. Die Bourgeoise spielt Fee. Seit etwa 1860 ist das Haar bürstenartig, à la Vergette, zurückgekämmt. Über ihm erhebt sich der falsche Chignon, mit Früchten, Bändern, Kunstblumen, Goldstaub dekoriert. Lange, ebenfalls falsche Locken, fallen wie Riesenohrgehänge auf den Hals herab. Die Krönung des Ganzen bildet das winzige Hütchen mit dem Schleier, der bis zu den Füßen baumelt. Eine Zeit lang auch ein Amazonenhut mit wallender Feder, der immer schief sitzen muss. Zu Anfang der 50er Jahre erschienen die Pagodenärmel, die bis zum Ellbogen eng, am Unterarm sehr weit und nicht geschlossen waren. Und 1856 tauchte der Reifrock in einer neuen, von der Kaiserin erfundenen Form auf, die die Rosshaarwülste durch eingelegte Stahlfedern ersetzte und ihn dadurch sehr leicht machte. Er ist mit zahlreichen Volants garantiert, die selbst wieder mit Rüschen, Bändern, Spitzen besetzt sind. Zu Anfang der 60er Jahre war er so enorm weit, dass die Witzblätter behaupteten, die Pariser Straßenerweiterung sei seinetwegen durchgeführt worden, wie er denn überhaupt ein stehendes Objekt der Satire bildete. Friedrich Theodor Fischer wies nach, dass er ein ästhetisches Monstrum sei. Natürlich völlig erfolglos. Ganz wie der Hühnerkorb des Rokokos war er überall zu sehen. An Bäuerinnen und Köchinnen, bei Festlichkeiten auch an Kindern und auf der Bühne zu historischen Kostümen. Wie seinerzeit die Clairon als Nausicaa im Panier, so erschien jetzt Christine Hebbel als Krimhild in der Krinolin. Dieses groteske Kleidungsstück, das während der letzten drei Jahrhunderte dreimal in Europa geherrscht hat, scheint unausrottbar. Und es ist gar nicht ausgeschlossen, dass es auch zu unserer Zeit wieder emporkommen wird, wenn auch nur als Abendkleid. Es diente im Zweiten Empire ebenso wenig wie im Rokoko der Verhüllung. Vielmehr war es Sache einer ausgebildeten Technik, durch geschickte Wendungen die Dessous zu zeigen. Der Cancan erfüllte diesen Zweck in ausschweifender Weise. Nur geschieht hier, was man dort mit graziöser Schlüpfrigkeit tut, mit massiver Fleischlichkeit. Das Rokoko war degagiert, das Empire engagiert. Wie man denn auch durchaus kein Moralist zu sein braucht, um die damalige Sitte der aufdringlichen Busenentblößung bordellhaft zu finden. Als Schmuck waren die Halbedelsteine sehr beliebt, die ja in der Tat oft viel schöner und aparter sind als die echten Juwelen, in jener protzigen Zeit aber hauptsächlich wegen ihrer Größe gewählt wurden. Auch für die Bühnensterne wurde es obligat, möglichst viel Geschmeide zur Schau zu tragen, und Meyerbeers Bauernmädchen Dinora erschien mit ihrer Ziege in Atlas, Brillanten und Goldkäferstiefletten. Wenn wirkliche Aristokratinnen wie die Kaiserin Elisabeth einen feineren Geschmack zeigten, indem sie das sogenannte englische Kostüm bevorzugten, eng anliegenden fußfreien Rock, Bluse und flache Schuhe, so galt dies als extravagant. Das Herrengewand unterschied sich sehr wenig von dem der vorhergegangenen Generation. wie es denn überhaupt von nun an fast stationär bleibt. Auch dies eine Folge des Übergewichts der Bourgeoisie, die an andere Dinge zu denken hat. Es dominiert der filiströse Bratenrock, der plumpe Zugstiefel, der hässliche steife Kragen, der ebenso wie die Krawatte eine schmalere Form annimmt. Neben dem Zylinder trägt man den weichen Filzhut und die abscheuliche Melone. Im Sommer eine läppische runde Strohmütze mit flatternden Samtbändern, die, weil sie an die Kopfbedeckung der Chicos erinnerte, ungarischer Hut genannt wurde. Nach dem Sieg der Demokratie wird der Vollbart salonfähig. In Frankreich bringt Napoleon den nach ihm benannten Knebelbart in Mode. Auch der Kaiserbart wurde von Franz Josef, Alexander II. Und Wilhelm I. getragen, eifrig kopiert. Die Rasur verschwand fast vollständig. Auf allen männlichen Antlitzen prangte das äußerliche Symptom der überhandnehmenden Rohheit, wie Schopenhauer es nennt. Dieses Geschlechtsabzeichen mitten im Gesicht, welches besagt, dass man die Maskulinität, die man mit den Tieren gemein hat, der Humanität vorzieht, indem man vor allem ein Mann und erst nächst dem ein Mensch sein will. Offenbach. Galopp und Cancan, die beiden wildesten Tänze, die es gibt, gelangten schon früher erfunden, erst jetzt zur vollen Herrschaft und letzten Extremität. Während von Wien aus der Walzer durch Lanner und Johann Strauss Vater und Sohn seinen Siegeszug antrat. Über den Cancan schrieb die Pariser Tänzerin Rigol Bosch, die zu ihrer Zeit eine Weltberühmtheit war: Man muss in einem bestimmten Augenblick und ohne zu wissen warum düster, melancholisch und trübsinnig sein, um mit einem Male wahnsinnig zu werden, zu rasen und zu toben. Ja, man muss im Notfalle all dies zu gleicher Zeit tun. Man muss mit einem Wort Rigol boschieren. Der Cancan ist der Wahnsinn der Beine. Die Menschheit ist von einer wahren Tanzwut ergriffen. Auch auf der Bühne dominiert das Ballett. Durch schreiende Ausstattungskünste und verwirrenden Massenaufwand zur Feerie gesteigert und drängt sich als breites Zwischenspiel in die Oper. Die ureigentümliche Schöpfung des Zeitalters aber ist die Operette. Dies war ursprünglich die Bezeichnung für das Singspiel des 18. Jahrhunderts. Man sprach im Gegensatz zur Grand Opera von kleinen Opern, die in Form und Inhalt anspruchsloser sich von dieser vor allem durch den Wechsel von Gesang und Dialog unterschieden. Es waren im Wesentlichen Lustspiele mit Musikeinlagen. Das neue Genre, dessen Begründer Hervé ist, nannte sich, an eine noch ältere Gattung anknüpfend, Opera Bouffe, während es vom Publikum den charakteristischen Namen Musiquette erhielt. Sein großer Zaubermeister ist Jacques Offenbach, der zuerst mit Einaktern hervortrat, auch das Singspiel war ursprünglich einaktig. 1858 erschien Orphée en Enfer, 1864 La Belle Hélène, 1866 Barbe Bleue, La Vie Parisienne, 1867 La Grande Duchesse de Gerolstein. In diesen Werken, erlesene Bijoux einer komplizierten Luxuskunst, ist ähnlich wie dies Watteau für das Paris des Rokoko vollbracht hat, der Duft, der wie Lumière zu einer starken, haltbaren Essenz destilliert, die aber um vieles beißender, salziger, stechender geriet. Sie sind Persiflagen der Antike, des Mittelalters, der Gegenwart, aber eigentlich immer nur der Gegenwart und im Gegensatz zur Wiener Operette, die erst eine Generation später ihre Herrschaft antrat, gänzlich unkitschig, amoralisch, unsentimental, ohne alle kleinbürgerliche Melodramatik, vielmehr von einer rasanten Skepsis und exhibitionistischen Sensualität, ja geradezu nihilistisch. Dass Offenbach, unbekümmert um psychologische Logik und künstlerische Dynamik, eigentlich nur Einlagen bringt, wie ihm oft vorgeworfen wurde, war ebenfalls nur der Ausfluss eines Höchsten, nämlich ästhetischen Zynismus, einer Freigeisterei und Selbstparodie, die sogar die Gesetze der eigenen Kunst verlacht. Dass er aber auch ein tiefes und zartes Herz besaß, würde allein schon die Barcarolle seines letzten Werkes beweisen, der Conte d'Hoffmann, in denen die deutsche Romantik der Vorlage durch die Raffinat der Pariser Décadence verkünstelt und veredelt, ein wundersam ergreifendes Lied anstimmt. Hier klagt der Radikalismus des modernen Weltstädters um die verschwundene Liebe. Die Frau ist Puppe oder Dirne, die wahrhaft liebt, eine Todgeweihte. Es ist, als ob Offenbach in seinem Abschiedsgesang den Satz aus dem Tagebuch der Goncourts instrumentiert hätte. Ah, il faut avoir fait le tour de tout et ne croire à rien. Il n'y a de vrai que la femme. Und selbst diese letzte Wahrheit entpuppt sich als trügerisch. Gounod. Mehr die Fassade des Zeitalters, aber diese sehr ausdrucksvoll, spiegelt der Faust von Gounod, in Deutschland richtiger Margarete genannt, der zuerst 1859 im Theater Lyrique erschien und ein Jahrzehnt später, ein bis dahin unerhörter Fall, in die große Oper übernommen wurde, von wo er seinen Triumphzug durch Europa antrat. Indem Gounod die erotische Episode aus der Faust-Tragödie in einer Weise isolierte, die für das deutsche Gefühl grotesk, ja fast obszön erscheinen muss, und sie dabei mit einem Maße versüßlichte und sentimentalisierte, wie es nur ein Franzose fertigbringt, hat er eines jener seltenen, in ihrer Art bewundernswerten Werke geschaffen, die man als erstklassigen Schund bezeichnen kann. Er spielt auf einem goldenen Leierkasten, der aber darum doch eine Drehorgel bleibt. Ein Gegenstück zu Offenbach war der Bildhauer Jean-Baptiste Carpeaux, der sinnlich, witzig, pikant, voll glitzernder Vitalität das Kunststück zu Wege brachte, sogar den Marmor mussieren und rigolboschieren zu lassen. Sein Antiklassizismus wirkte so aufreizend, dass gegen sein Hauptwerk, die Gruppe des Tanzes an der Fassade der großen Oper, ein Attentat begangen wurde. Das Sittenstück. Auf dem Theater brillierte das Sittenstück, eine reicher und greller kolorierte Variante des bürgerlichen Rührstücks, das, wie wir uns erinnern, im 18. Jahrhundert in Frankreich seine Blüte erlebt hatte. Jean Dumas Père hatte in den 30er Jahren in vielgespielten Dramen die Heuchelei der Gesellschaft gebrandmarkt und das Recht der Leidenschaft gepredigt. Der Held war dämonisch und revolutionär im Stil der französischen Romantik und meist unehelich. Und ein unehelicher Sohn des Dichters, Alexandre Dumas der Jüngere, war es, der es in diesem Genre zur Meisterschaft brachte. Als bei seinem ersten Premierenerfolg jemand im Zwischenakt zu Dumas Père die taktlose Bemerkung machte, da werden Sie wohl auch einiges beigetragen haben, antwortete dieser: Die Hauptsache, der Verfasser ist ja von mir. Auch die Schauspiele des Sohnes behandeln fast immer ein soziales Problem. Die femme entretenue, die uneheliche Mutter, das Tula oder eine These, darf die Frau sich rächen? Muss das Mädchen den Fehltritt gestehen? Kann die Gefallene tugendhaft sein? Seine reizenden Nips sind alle aus Gips. Innen vollständig hohl, außen geschmackvoll vergoldet und zeigen, zumal in den späten Produkten, zu deutlich die Herkunft aus derselben Fabrik. Ein Konkurrent erwuchs ihm in Émile Augier, der neben vielen anderen in Monsieur Poirier, dem ehrgeizigen Parvenu, und in Gibouillet, dem käuflichen, aber gegen seine Familie aufopfernden Journalisten, zwei starke Bühnentypen schuf. Er ist auch der Erfinder des Raisonneurs, den Victor Klemperer in seiner Geschichte der französischen Literatur sehr gut als ein Mittelding zwischen dem antiken Chor, dem klassischen Vertrauten und dem modernen Conférencier definiert. Aber diese neue Figur hat von ihren drei Verwandten nur das Undramatische. Vom Chorus das aus dem Rahmen Fallende zum Publikum reden, vom Confident die schicksalslose Schemenhaftigkeit, vom Conferencier, dass sie überhaupt kein Charakter, sondern ein Aphorismenständer ist. Sie hat aber gleichwohl auf der Bühne ein sehr langes Leben geführt, weil das Publikum, das sich mit ihr identifiziert, es immer sehr gern hat, wenn es sich gescheit vorkommen darf. Ogier kommt noch deutlicher als Dumas vom Aufklärungsdrama her. Er ist ein zugleich plumperer und raffinierterer Diderot. Jedoch von diesem darin unterschieden, dass seine Moralistik, obgleich sicher meist unbewusst, verlogen ist. Damals war das Bürgertum als Klasse der Zukunft im sittlichen und geistigen Aufstieg. Jetzt ist es eine fette, schillernde, räuberische Sumpforchidee, an der Veredelungs- und Rettungsversuche höchst deplaciert wirken. Der Comtismus. Das wichtigste geistige Phänomen aber, das in jener Zeit von Paris aus seine Strahlen über ganz Europa ergoss, war der Comtismus oder Positivismus. Er fußt auf der sonderbaren Überzeugung, die Nietzsche in dem Ausspruch, der an der Spitze dieses Kapitels steht, als pathologisch charakterisiert hat. Der Annahme, dass es nur eine Welt der Sinne gebe, eine greifbare, atembare, riechbare, schmeckbare Welt, die man besehen, abhören, abtasten, fotografieren und neuerdings auch verfilmen kann. Kurz, dass die Realität wirklich, ja das einzig Wirkliche sei. Es ist die notwendige und unentrinnbare Weltansicht der Bourgeoisie, welche den Gedanken offenkundig nicht ertrug, dass diese Welt, mit der wir täglich operieren, nicht solides, kompaktes, reelles sein solle. Die Supposition des Phänomenalismus, dass der Betrieb, den wir Realität nennen, nichts anderes sei als eine von sämtlichen Aktionären der Unternehmung stillschweigend für bar genommene Fiktion, ein Luftgeschäft sozusagen, war für eine kaufmännisch orientierte Gesellschaft unannehmbar. Sie wurde scheinbar vermieden durch den Positivismus, der mit lauter vollwertigem Material, massiven Tatsachen, evidenten Schlüssen, kompletten Deskriptionen, exakten Experimenten arbeitet. Leider hat sich dieser ganze Fonds von Realwelten als bloßes bedrucktes Papier und der Positivismus als das größte Windgeschäft herausgestellt, dem die Menschheit jemals zum Opfer gefallen ist. Auguste Comte, dessen Wirkung erst nach seinem Tode europäische Dimensionen annahm, war ein vornehmer Geist, in dem die kartesianische Leidenschaft für die Clarté und Architektonik das vorwaltende Pathos bildete. Als Grundprinzip allen Denkens und Lebens gilt ihm die Einschränkung auf das Positive, das durch die Erfahrung Gegebene. Seine Orientierung ist daher völlig antimetaphysisch und antireligiös. Erste Ursachen und letzte Zwecke sind unerforschbar. Sie gehen daher die Wissenschaft nichts an, deren Aufgabe nicht Erklärung, sondern Beschreibung der Einzeltatsachen ist. Beobachtet sie an diesen eine genügend große Anzahl von Gleichförmigkeiten, so ist sie berechtigt, sie zu Gesetzen zusammenzufassen. Die Menschheit vollzieht ihre Kulturentwicklung in drei Stadien. Auf der ersten Stufe, der religiösen, glaubt sie an Personifikationen der Naturkräfte, und zwar in den aufeinanderfolgenden Formen des Fetischismus, Polytheismus und Monotheismus. Auf der zweiten Stufe, der metaphysischen, bekennt sie sich zu abstrakten Prinzipien, die nur ein feinerer Anthropomorphismus sind. Auf der dritten Stufe, der positiven, herrscht Wissenschaft. Doch gibt es auch eine Art positivistische Religion, die ihr Glaubensobjekt in der Humanität findet und unter Unsterblichkeit das Fortleben im dankbaren Gedächtnis der Nachwelt versteht. Diese Religion besitzt sogar einen Kultus, nämlich den des Grand Être, das die Menschheit ist, sowie ein moralisches Priestertum und eine Hierarchie von Heiligen, verdienten Männern, denen im positivistischen Kalender je nach dem Rang die großen Feiertage, die kleinen, die Wochentage geweiht sind. Von größerem Interesse als diese etwas schrullenhafte Spielerei ist Comtes Hierarchie der Wissenschaften. Sie ordnet die einzelnen Disziplinen nach dem Grad ihrer Kompliziertheit. Die einfachste Wissenschaft ist die Mathematik, die eine reine Größenlehre ist. Dann folgen die Astronomie, die Physik, die Chemie, die Biologie und schließlich die von Comte begründete Gesellschaftslehre, die er mit einem gräko-lateinischen Zwitterwort, das sich aber seither allgemein eingebürgert hat, Soziologie nennt. Die zunehmende Komplikation bedingt auch eine steigende Unsicherheit. Es ist weitaus schwieriger, biologische oder soziologische Gesetze aufzustellen als mathematische oder astronomische, und zugleich deckt sich dieser Stufengang mit dem der historischen Entwicklung. Daher folgten aufeinander Galilei, Newton, Lavoisier, Cuvier, Comte. Die Soziologie zerfällt in die Statik, die die allgemeinen Bedingungen, und die Dynamik, die die allgemeinen Gesetze, die Entwicklung des Gesellschaftslebens festzustellen hat. Diese zeigt eine fortschreitende Überwindung der animalischen Triebe durch die humanen, der kriegerischen Interessen durch die industriellen, der oligarchischen Regierungsformen durch die demokratischen, der theologischen Weltanschauung durch die wissenschaftliche. Spencer und Buckle. In enger Verwandtschaft mit dieser Lehre steht die gleichzeitige englische Philosophie. James Mill bezeichnete die Erkenntnistheorie als Mental Chemistry, die aus den Elementen, den Empfindungen, deren Verbindungen, die Assoziationen im Geiste nachzukonstruieren habe. Sein Sohn, der berühmte John Stuart Mill, erklärte für die einzige Erkenntnisquelle die Erfahrung, für die einzige fruchtbare Methode die Induktion. Jedes allgemeine Urteil sei ein Resümee aus Einzelbeobachtungen. Alles Erkennen generalisieren. Das höchste Generalurteil sei das Kausalgesetz, da es aus allen bisherigen Erfahrungen gezogen sei. Einen höheren Standpunkt nahm Thomas Huxley ein, der sich mit einem von ihm geprägten Wort zur Weltanschauung des Agnostizismus bekannte. Wahrheit und Wirklichkeit seien unerkennbar. Die Wissenschaft habe es nur mit Phänomenen zu tun. Auch Spencer räumte ein Unknowable oder Unerkennbares ein, wozu Ludwig Büchner erbost bemerkte: Wenn die Furcht oder Scham vor dem Unbekannten den rohen Urmenschen beherrschte und selbst bis auf den heutigen Tag den wilden oder den ungebildeten Menschen beherrscht, so sollte doch das Gleiche nicht bei den gebildeten oder Kulturmenschen der Fall sein. Fiat lux! Das Kriterium der Wahrheit ist nach Spencer die Undenkbarkeit des Gegenteils. Unsere a priorischen Erkenntnisformen sind von der Gattung allmählich durch Anpassung erworben worden. Später trat dazu das Gewissen, als Ergebnis der Gattungserfahrung vom Nützlichen. Das Gesamtgebäude seiner Philosophie, die im Wesentlichen ein mit Darwinismus verschnittener Comtismus ist, hat Spencer in einer stattlichen Serie von bewundernswürdig kenntnisreichen und unerträglich langweiligen Bänden dargestellt, die die Anordnung haben: First Principles, Principles of Biology, Principles of Psychology, Principles of Sociology, Principles of Morality. Der Grundgedanke des System of Synthetic Philosophy besteht in folgendem: Es gibt nichts als Stoff und Bewegung. Diese unterliegen beständig zwei antagonistischen Prozessen, der Evolution oder Entwicklung und der Dissolution oder Auflösung. Evolution ist immer zugleich Integration, Zusammenschluss des Stoffes und Dissipation, Ausbreitung der Bewegung. Dissolution ist identisch mit Disintegration, Auseinandertreten des Stoffes und Absorption, Aufsaugung der Bewegung. Außerdem befindet sich der zerstreute Stoff in einem homogenen, gleichartigen, der konzentrierte Stoff in einem heterogenen, ungleichartigen Zustand. Entwicklung ist daher stets Differenzierung. Repulsion und Attraktion, die die Körperwelt bewegen, sind ein Ausdruck dieses Gesetzes, das den gesamten Rhythmus des Weltalls beherrscht. Geistiges Leben ist beständige Integration und Differenzierung von Bewusstseinszuständen. Aus diesem ledernen Schematismus, der bei aller galimathiashaften Kompliziertheit seiner Terminologie doch höchst primitiv ist, spricht die typische Neigung des Engländers, sich die Dinge bedeutend einfacher vorzustellen, als sie sind, in der sich eine eminente praktische Begabung auswirkt. Denn nichts ist lebensnützlicher und für die Beherrschung der Welt förderlicher als eine handliche ABC-Formel, die alle Widersprüche, Subtilitäten und Abgründe ignoriert. Eine solche produzierte auch Henry Thomas Buckle in seiner Geschichte der englischen Zivilisation, von der in der Einleitung des ersten Buches die Rede war. Das Werk enthält, wie bereits dort erwähnt wurde, noch nicht das eigentliche Thema, sondern bloß ein allgemeines Programm. Ich hoffe, sagt Buckle, für die Geschichte des Menschen dasselbe oder doch etwas Ähnliches zu leisten, wie es anderen Forschern in den Naturwissenschaften gelungen ist. In der Natur sind die scheinbar unregelmäßigsten und widersinnigsten Vorgänge erklärt und mit bestimmten unwandelbaren und allgemeinen Gesetzen in Einklang gebracht worden. Dies ist gelungen, weil Männer von Talent und vor allem von geduldigem und unermüdlichem Geist die Phänomene der Natur mit der Absicht studiert haben, ihr Gesetz zu entdecken. Wenn wir nun die Vorgänge der Menschenwelt einer ähnlichen Betrachtung unterwerfen, haben wir alle Aussicht auf einen ähnlichen Erfolg. Und er gelangte mit Hilfe dieser Methode zu folgenden Resultaten. Erstens, der Fortschritt des Menschengeschlechts beruht auf dem Grade, in dem die Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen erforscht, und auf dem Umfang, in dem eine Kenntnis dieser Gesetze verbreitet wird. Zweitens, bevor eine solche Forschung beginnen kann, muss sich ein Geist des Skeptizismus erzeugen, der zuerst die Forschung fördert und dann von ihr gefördert wird. Drittens, die Entdeckungen, die auf diese Weise gemacht werden, stärken den Einfluss intellektueller Wahrheiten. Viertens, der Hauptfeind dieser Bewegung und folglich der Hauptfeind der Zivilisation ist der bevormundende Geist. Man sollte es nicht glauben, aber dies ist wirklich der ganze philosophische Inhalt der beiden Bände, der dem Autor aber entweder so schwierig oder so paradox erschien, dass er etwa 1400 Seiten Text und über 900 Fußnoten brauchte, um ihn zu erläutern und zu belegen. An diesem schwerfälligen und groben, aber geselligen und gutmütigen Ungetüm von Philosophen ist das Wertvolle der Apparat. Er bietet eine sehr geschickt gruppierte, sehr fasslich ausgearbeitete Fülle von Notizen. Es ist ein riesiges Warenhaus von historischen Materialien. Englische und französische Revolution, Zeitalter Ludwigs des 14. und Philipps des 2., Island und Irland, Indien und Mexiko, Rechtsgeschichte und Botanik, Wetterkunde und Moralistik, Theologie und Prosodie, Nahrungsmittelchemie und Seismographie, alles wird sauber und reichlich zur Schau gestellt, um zu beweisen, dass der Mensch gescheiter wird, wenn er gescheiter wird. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal der Gestalter der Sendereihe. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 27. September 2012, 12 bis 13 Uhr hören.